Als Nigger Jim aus dem Urwald kam und sich ein Trambahn-Ticket nahm zwischen Harlem und Manhattan, zwischen Harlem und Manhattan, da brüllten die Herren hinaus mit dir. Was willst du, schmutziger Nigger, hier bei unseren weißen Manschetten, bei unseren weißen Manschetten? Und sie packten ihn beim Kragen und sie warfen ihn vom Wagen hinunter auf den Damm. Denn die Herrschaften mit der helleren Haut, die sagten, sie hätten die Stadt gebaut und auch die schöne Tram. Darum gibt es eine Abteilung für weiße Gentlemen. Darum gibt es eine Abteilung für schwarze Gentlemen. In der Trambahn, mein Junge, merk es dir. Darum gibt es eine Abteilung, mein Junge, merk es dir. Da kam der Krieg und die Prohibition und mancher kriegte den letzten Lohn zwischen Harlem und Manhattan, zwischen Harlem und Manhattan. Jim zog nach Süden, da brüllten sie, eine Lady hatte geküsst das Vieh und warfen in dreifachen Ketten, und warfen in dreifachen Ketten. Doch bevor sie ihn erhängen mit biblischen Gesängen, befragt den Pfarrer Jim, ob die Herrschaften mit der helleren Haut am Ende auch den Himmel gebaut, denn ach, das wäre schlimm. Sicher gibt's denn auch ne Abteilung für weiße Gentlemen. Sicher gibt's denn auch ne Abteilung für schwarze Gentlemen. In der Trambahn, die zum Paradiese führt. Sicher gibt's denn auch ne Abteilung